Scharp ich mir aufgerissen. Nach Strich und Faden hast du mich beschissen. Du hast nur meine Kohle benutzt. Hast mich eiskalt ausgenutzt. Doch ab jetzt ist Schluss mit lustig. Deine Gegenwart macht mich frustig. Ist gleich null. Schon lang hab ich von dir die Nase voll. Bist so träge und naiv. Was hat mich bloß geritten, als ich mit dir schlief? So blöd kann ich doch nicht gewesen sein. Gott ließ mich allein. Gott ließ mich allein. Bei mir.